auch mehrere Freunde von Ja. mir oder halt Leute, die sie zumindest kennen. Ich würde dir auch gerne einen davon schicken. Kann ich das machen? Das kannst du machen, natürlich, ja. Wir können dir gleich die Adresse geben und dann kannst du das natürlich gerne machen. Okay, das wäre nett. Sascha, leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Ich Okay. bedanke mich und du machst eine ganz großartige Sendung. Vielen Dank, Sascha. Alles klar. Tschüss. Danke, tschüss. So, wir haben 1:16 und 22 Sekunden und jetzt begrüße ich auch ganz herzlich die Fernsehzuschauer draußen im Lande. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Ihr könnt mich anrufen heute Nacht zu jedem Thema, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Ihr müsst ganz einfach nur unsere kostenfreie Nummer wählen. 0800 5678 111. Die Telefonnummer oder die Faxnummer 0800 5678 110. Tanja ist dran. Tanja ist 29 Jahre alt. Ah, hallo Domian. Hallo Tanja, schönen guten Morgen. Schön wäre es, wenn ich noch 27 wäre. Ich bin leider schon 29. Du bist jetzt schon 29 Jahre alt. Steinalt. Ja, nächstes Jahr dann. 30. Dann bist du eine richtig alte Schachtel, ja, weißt du? Genau. Nee, Quatsch. Lass uns die Zeit nutzen, wo du noch nicht 30 bist, ja, genau, um miteinander zu reden. Ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist eigentlich Sex an ungewöhnlichen Orten, beziehungsweise ungewöhnliche Arten, sich kennenzulernen. Aha. Also ich da hast du bestimmt jetzt eine ganz spannende Geschichte zu erzählen. Ja, ich war, als ich 15 war ungefähr, mit meiner Mutter in Chicago und wir waren auf so einer Teen-Video-Dance-Party und ich tanzte mit jemandem eng im Takt und es war alles ganz schön und wir küssten uns und weil ich wusste, dass meine Tante dabei war, um mich ein bisschen zu bewachen, weil ich ja noch sehr jung war, haben wir uns dann so in ein dunkles Eckchen verzogen und da habe ich dann feststellen können, dass es sich gar nicht um einen Jungen handelte, wie ich erst gedacht hatte. Sondern um ein Mädchen. Wir machten halt rum und ich sagte dann irgendwann halt, are you a boy or a girl? Und aber die Frage lag dir schon auf der Zunge, also ganz, du warst schon skeptisch geworden. Mir fehlte da irgendwo an einer bestimmten Stelle sozusagen. Ah, ja. So rein tastenmäßig. Ja. Und dann sagte sie, I'm a girl. Und naja, und dann habe ich sie gefragt, but you wanna be a boy? Und sie sagte, nein. Und das entwickelte sich dann so weiter, dass wir uns dann weiter getroffen haben. Aber ich konnte das natürlich erstmal nicht offenbaren, dass es sich um eine Frau handelte. Und wie offenbaren? Wem offenbaren? Meiner Tante, ja, beziehungsweise meiner Mutter, die allerdings zu dem Zeitpunkt auch gerade dann nicht da war. Die machte noch Besuch an. Also diese Gestalt, dieses Wesen, sag ich jetzt mal, sah aus wie ein Junge. Ziemlich, ja. Ziemlich, also dieses Mädchen sah aus wie ein Junge. Man konnte das erstmal so annehmen. Ja, und ich muss nochmal zurückfragen, da bei dem Tanzen und in der Ecke, habt ihr da geknutscht? Ja, natürlich. Das schon. Ja. Wir haben uns auf der Tanzfläche, bevor wir jemals ein Wort gewechselt haben, das erste Mal geküsst. Süße 15 warst du, ne? Ja. So, dann habt ihr euch noch weiter getroffen danach? Ja, und dann haben wir uns getroffen und dann sind wir in so einen öffentlichen Zoo einmal gegangen und da gab es dann so eine Parkanlage mit, auf einer Wiese haben wir uns dann so irgendwie hingelegt in die Sonne und es war wunderschön und dann küssten wir uns wieder und dann haben wir miteinander geschlafen, mitten auf dieser sonnenüberfluteten Wiese. In einem öffentlichen Zoo? Naja, es war so gleich die Parkanlage daneben. Nebenan waren die Affen zugange. So ungefähr. Und Tanja mit ihrem Boy-Girlfriend oder wie das? Girlfriend, ja. Ja, genau. Ich habe das dann natürlich irgendwie, dadurch, dass ich sie körperlich mehr kennengelernt habe, immer weiter realisiert, dass es sich um eine Frau handelt. Also ihr habt richtigen Sex miteinander gehabt? Ja, natürlich. 15 Jahre alt, sie war auch in deinem Alter ungefähr? Ja. Ja? Ja. Bist du Lesbe? Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube nicht. Also mit 29, da ist ja nun eine ganze Weile vergangen seit dieser Zeit, seit diesem Erlebnis. Mhm. Gab es denn dann seitdem auch mal Männer in deinem Leben? Oh ja, eigentlich dann nur. Es liegt doch in der Stimme. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du gesagt hättest, ich bin eine reine Lesbe. Mhm. Ich hab auch zwei kleine Kinder. Ah ja. Mhm. Naja, auf jeden Fall ging es dann so weiter, dass wir, wie gesagt, dann auf dieser Wiese lagen und miteinander geschlafen haben. Und als wir dann glücklich und erschöpft nebeneinander auf dieser Wiese lagen, in der Sonne, hörten wir im Hintergrund nur, wie geklatscht wurde. Wer war's? Wir schauten uns um und wir konnten wirklich niemanden entdecken. Irgendwo hinter den Büschen muss uns die ganze Zeit jemand zugeschaut haben. Aber es war wirklich, es war ganz Es war sehr freundlich, es war ganz nett. Ihr habt kein Gesicht gesehen? Nein. Wir haben niemanden entdecken können, wir wissen nicht, wer das war. War das ein Klatscher oder waren es mehrere Leute? Es war nur eine Person. Es wurde nur wirklich so, wir lagen dann so da und dann wurde geklatscht. Sag mal, war das dein erstes sexuelles Erlebnis überhaupt in deinem Leben? Nein, aber es war, sage ich mal so, das erste wirklich befriedigende Erlebnis. Weil es war halt wirklich so, dass sie von bestimmten Dingen zurückhalten wollte, als wir gemeinsam alleine bei ihr zu Hause waren und ich meinte, das kann nur ich selber. Mhm. Und dann meinte sie so, das wollen wir doch erstmal sehen. Mhm. Naja, und dann hat sie mir bewiesen, dass es auch andere Personen können. Und hast du dich dann in dieses junge Mädchen verliebt damals? Ich war total verliebt. Aber du bist irgendwann nach Deutschland zurück? Ja, ich musste leider zurück nach Deutschland und wir haben den Kontakt aufrechtgehalten, ungefähr ein Dreivierteljahr. Mhm. Aber wir waren ja beide sehr jung und deswegen gab es so keine Chance, sich wiederzusehen. Und also sie wohnt total in meinem Herzen. Immer und ich noch. Würde sie so gerne, ich wüsste so gerne, wo sie steckt. Aber wir können ja über diese Sendung jetzt keinen Aufruf starten. Nee. Ich glaube, in Chicago wird man uns nicht hören. Nee, also, nicht. Das glaube ich nicht. Warst du denn noch mal verliebt in eine Frau? Ja. Ja. Ich habe vor circa einem halben Jahr, also ich habe ein Handy und auf meinem Handy landete eines Abends eine Mail, da hieß es, ist das Wetter bei dir auch so scheiße? Und ich dachte mir so, die Nummer kenne ich überhaupt nicht, wer ist denn das? Und dann habe ich natürlich erstmal geantwortet, hier Hamburger Hafen, Wetter leicht feucht, etc., ich weiß nicht mehr. Und so kamen wir ins Tippen und ich wusste überhaupt nicht, wer sich hinter dieser Mail da verbirgt. Und dann haben wir eine Weile hin und her getippt, waren ganz, ganz schnell bei so Fragen wie, hast du schon mal mit einer Person deines eigenen Geschlechts geküsst und solche Dinge. Also das habe ich sie gefragt halt. Und ich dachte natürlich erstmal sozusagen matchmäßig, so das ist bestimmt ein Typ. Mhm. Naja, und dann... War es eine Frau. Und das haben wir dann beim Mailen auch so langsam dann rausgefunden. Wie hat die deine Telefonnummer dann... Sie hat sich vertippt. Ach, hat sich vertippt? Sie hat sich einfach vertippt. Was für sonderbare Dinge du erlebst. Mhm. Einmal im Zoo in Chicago und dann vertippt sich irgendeine Schöne und landet in deinem Handy. Ja, und das ging über Tage und ungefähr 10 Tage, nachdem wir die ersten Mails ausgetauscht hatten, hatte sie Geburtstag und wir hatten bis dato noch nie miteinander gesprochen. Und wie schon erwähnt, ich lebe hier in Hamburg, sie lebt in NRW. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und wir hatten, wie gesagt, wir wussten ja noch nicht, ob wir uns nicht eventuell irgendwas vormachen, weil du kannst ja irgendwie alles verbreiten, was du willst. Also, was ist daraus geworden? Wir haben uns an dem Tag, wo ich hingefahren bin, habe ich ihr einen halben Kuchen mitgebracht, aber den konnte ich ihr leider nicht überreichen, denn sie hat eine Freundin und sie ist dann nicht dahin gekommen, also sie ahnte nicht davon, dass ich komme und erst als ich am Bahnhof stand, habe ich ihr also gemeldet, dass ich in der Stadt bin und ich wollte ihr wirklich nur zum Geburtstag gratulieren, aber sie hat sich dann nicht getraut. Aber es ist jetzt nichts draus geworden? Doch. Doch? Mhm. Ihr seid zusammen im Moment? Wir wissen es nicht. Es ist sehr schwierig. Ein B-Girl, mit einem B-Mädel rede ich da. Ich finde das mit dem B so komisch, ich könnte mich nicht daran gewöhnen, ich finde es nicht bei B. Man muss das ja auch nicht immer irgendwie kategorisieren. Ja, aber entscheidend ist die Liebe und die hingezogen. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich habe sie total lieb gewonnen und es ist sehr schwierig und es ist ein Ring hin und her und wir haben uns immer wieder gesehen und ich wünsche dir, erstmal bedanke ich mich für diese schöne Geschichte aus Chicago und für diese ganz neue Entwicklung. Ich weiß noch nicht, was ich tun soll. Ich dir die Daumen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, wir unterhalten uns schon eine ganze Weile jetzt, Tanja, das jetzt noch aufzurollen. Egal, ich wünsche dir auf jeden Fall toi toi toi. Mhm. Und du bist ja schon in gewisser Weise erfahren, was diese Dinge angeht. Und aber in dieser schwierigen Zeit. Aber ist egal. Alles Gute. Ja. Tschüss, Tanja. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 567 8111, eine Telefonnummer, die umsonst ist, die euch nichts kostet, 0800 567 8111, Roswitha. Roswitha ist dran und Roswitha ist 41 Jahre alt. Ja, hallo. Roswitha, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Weswegen rufst du an? Weil ich sterben muss. Weil du sterben musst? Ja. Ich habe also Streukrebs. Weißes. Und ja gut, die Ärzte sagen, es kann 6 Monate, es kann aber auch kürzer, kann auch einen Monat länger, keiner weiß es so genau. Wann hat man das zu dir gesagt? Vor ungefähr 4 Monaten. Vor 4 Monaten? Mhm. Das heißt, diese größte Zeit wäre dann schon abgelaufen? Die größte Zeit ist für mich schon abgelaufen. Wie lange hast du diese Krankheit schon? Ich habe sie schon länger. Ich habe mit 21 meine erste Krebsoperation hinter mir. es war dann mal eine Zeit lang Ruhe, dann kam wieder was. Man hofft und bangt natürlich. Mhm. Ne? Streukrebs heißt jetzt, dass die Tumore im ganzen Körper verstreut sind. Und ja. Hast du denn alle möglichen Therapien schon hinter dir? Ich habe alles hinter mir, aber es ist keine Hoffnung mehr. Und ich möchte eigentlich dann auch so die letzte Zeit noch bewusst leben und alles. Ja. Hast du Schmerzen im Moment? Im Moment nicht. Ich kriege Morphiumspritzen und die nehmen mir eigentlich die Schmerzen. Du bist zu Hause? Ich bin zu Hause. Ja. Hast du eine Familie? Ich habe einen Sohn, zwei Söhne vielmehr und einen sehr netten Lebenspartner, der sich also sehr rührend um mich kümmert. Wieso sagst du gerade, ich habe einen Sohn? Ja, ich habe zwei Söhne, aber der eine wohnt nicht mehr zu Hause und da ist der Kontakt auch nicht so. Ja. Wie alt sind die Söhne? Mein jüngster Sohn, der zu Hause ist, der wird heute 18 und mein anderer Sohn, der ist 23. Mhm. Wie geht denn deine Familie jetzt, dein junger Sohn und dein Lebenspartner mit diesem Schicksal um? Mein jüngster Sohn redet gar nicht mit mir so weit darüber, redet mehr mit meinem Lebenspartner darüber. Aber beide sind informiert über die Angst. Beide sind informiert und mein Lebenspartner ist das sehr bewusst, weil er ist Rettungsassistent vom Beruf. Das heißt also, er weiß sehr gut, was auf uns zukommt. Und es ist schon manchmal sehr schwer. Aber wir lachen auch viel, versuchen also das Beste aus dieser Situation zu machen. Was machst du so? Wie füllst du deine Zeit? Wie gestaltest du die Tage? Ich versuche eigentlich, ich lebe bewusster, will ich mal sagen. Ich sagte eben schon, ich führe ein Tagebuch, so als Hinterlassenschaft. Man nimmt vieles wahr, aber man verdrängt auch viel. Was verdrängst du? Ja, so der Gedanke, so ist, wenn man so, ich fühle also, wie schwach ich werde, immer schwächer und man will es nicht wahrhaben, man versucht dann irgendwie sich abzulenken und macht dann irgendwas, was man im Grunde genommen nicht mehr kann. Gibt es denn, oder gab es vielleicht auch schon so etwas wie einen besonderen Wunsch, den du dir noch erfüllt hast oder den du dir noch erfüllen möchtest? Ich war mit meinem Lebenspartner noch mal im Urlaub gewesen, was sehr schön war. Und ja, ist gut, ich habe Wünsche eigentlich, aber so, ich wünsche mir zum Beispiel, sie soll nicht traurig sein, wenn ich gehen muss. Ich habe da so besondere Wünsche auch für meine Beerdigung. Keinen Schwarz möchte ich haben und so. Weil ich lebe das eigentlich sehr bewusst hin. Ich habe eben. Das heißt, du machst dir so richtig, du hast dir schon richtige Gedanken über deine Beerdigung. Ja, weil ich habe im Hospiz mal gearbeitet. Und da habe ich sehr viel gelernt. Und dass man da sich schon Gedanken drüber machen sollte. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Also die Leute sollen nicht in Schwarz kommen. Ja. Hast du dir Gedanken zum Beispiel über die Musik gemacht? Ja, ich habe so meine gewisse Musik schon ausgesucht. Welche ist das? Von Howard Carpendale. Und welches Stück von ihm? Bitte? Welches Stück von ihm? Mit viel, viel Herz. Und ich möchte eigentlich so, ich habe mal eine schlechte Erfahrung damit gemacht, wie mein Vater damals gestorben ist, habe ich sie da alle in Schwarz stehen sehen. Und 10 Minuten später wurde gelacht und getrunken. Und das finde ich nicht korrekt irgendwo, weil ich mir sage, wer um mich trauern will, der muss kein Schwarz trauern. Möchtest du denn, dass es danach noch so eine Zusammenkunft gibt, ein Kaffee trinken oder? Ja, die sollen sich treffen, aber so irgendwie, so als wenn ich noch dabei wäre. Möchtest du eine kirchliche Beerdigung haben? Die möchte ich schon. Ja. Aber ich habe schon mit dem Pastor gesprochen. Es wird schon eine kirchliche Beerdigung. Ich bin evangelisch. Aber ich habe mit dem Pastor auch schon alles durchgesprochen. Es wird so sein, als wenn ich noch anwesend werde. Hast du mit ihm auch irgendetwas darüber besprochen, was er sagen soll? Ja, so aus meinem Leben praktisch. Wie ich doch war. Ich war ein lustiger, ein fröhlicher Mensch. Ich habe gern gefeiert oder tue es jetzt noch. Geht das auch so weit, dass du dir Gedanken darüber machst, wie dein Grab aussehen soll? Nein, ich werde bei meinem Vater mit ins Grab reinkommen. Ach, Ach, Roswitha, es ist sehr traurig, so zu reden. Andererseits, glaube ich, ist es auch sehr gut, dass du dir so konkrete Gedanken machst und dich damit auch so konkret befasst. Ich könnte mir schon vorstellen, dass einem das in irgendeiner Weise auch hilft. Also mir hilft es sehr. Mhm. Ich hatte eben das Gespräch davor gehört, wo die Freundin da von dem Jungen gestorben war. Und ich fand das so schön, wie er sagt, er hat nochmal einen Brief an ihr geschrieben. Und ich, mein Glaube jetzt, muss ich dazu sagen, auch durch meine Hospizarbeit, ich weiß, sie wird das sehen. Also ich glaube daran. Ich sage mal, die Liebe bleibt, der Tod kommt, aber die Liebe bleibt. Gehen dir solche Gedanken durch den Kopf, dass du dir vorstellst, naja, wir haben jetzt Oktober bald, September, wir haben jetzt September. Es ist nicht mehr lange hin bis Weihnachten, dass du Weihnachten vielleicht gar nicht mehr da bist. Die Gedanken gehen mir schon durch den Kopf. Mhm. Ich kämpfe wohl, aber ob ich es schaffen werde, weiß ich nicht. Hast du Angst vor dem Prozess des Sterbens, vor den letzten Minuten? Nein, habe ich gar keine Angst. Gar keine Angst. Nein, und auch, gar vor dem, keine. Auch vor dem Zustand des Todes, auch nicht? Nein, auch nicht. Ich habe da meine konkreten Wünsche durch meine Hospizarbeit auch. Mhm. Und mein Lebenspartner wird mich begleiten bis zum Schluss. Mhm. Das ist alles so abgesprochen. Möchtest du zu Hause sterben? Ich möchte zu Hause sterben. Mhm. Deswegen bin ich auch zu Hause. Mhm. Er wird dann bei mir sein. Und ich hatte nur einen Wunsch, nicht sofort, wie man so schön sagt, Deckel auf, Deckel zu. Mhm. Und das wird auch nicht geschehen, das weiß ich. Du bist sehr gefasst. Woher nimmst du die Kraft dafür? Bist du religiös? Bist du gläubig? Ich bin sehr, sehr, also was heißt religiös? Ich glaube schon an eine höhere Macht. Mhm, ja. Und ich habe sehr viele Bücher von der Kübler-Ross gelesen damals, in meiner Hospizzeit. Mhm. Und die haben mir eigentlich die Kraft und den Mut gegeben. Ich glaube, dass das wirklich eine ganz hilfreiche Erfahrung jetzt auch für dein eigenes Leben ist, die du damals in der Hospizarbeit, also in der Sterbebegleitung gemacht hast. Ne? Ja, das ist, und diese Kübler-Ross, die kann nicht nur jeder, der damit jetzt konfrontiert wird. Das ist eine Autorin, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Ganz genau, und die hilft einem sehr da in den Büchern. Ja. Hast du so Wünsche an deinen Partner auch, wie er weiterleben soll danach? Ja, er soll sich ruhig eine neue Partnerin suchen. Mhm. Weil er ist jünger als ich und irgendwann wird es kommen und gut, vergessen wird er mich vielleicht nie, was ich auch hoffe irgendwo. Ich werde vielleicht immer ein Teil von seinem Leben bleiben, aber eine neue Partnerin soll er sich schon nehmen. Du möchtest, dass er glücklich ist? Ganz genau. Er soll glücklich sein. Du hast sehr viel Größeres, Vita, muss ich dir sagen. Er soll immer glücklich sein und das wünsche ich ihm sehr sogar. Liegt das auch daran, dass du dich ja eigentlich, vielleicht wenn man es genau sieht, fast 20 Jahre eben durch deine Tätigkeit und auch durch deine eigene Krankheit damit beschäftigt hast jetzt? Ja, ich glaube schon, dass es sehr daran liegt. Mhm. Und ich habe auch gesehen, auch in meiner Hospizarbeit, was Sterbende einem für Kraft geben können. Wenn du jetzt, ich glaube, dass alle Menschen, die noch bei Bewusstsein sind und die in eine solche Lage kommen, in der du jetzt bist, ich glaube, dass alle, ich würde es auch machen, dass ich so über mein Leben reflektieren würde, so Revue passieren lassen würde. Und ich würde darüber nachdenken, was hat es denn jetzt für einen Sinn gehabt, dass ich hier war? Kannst du für dich diese Frage beantworten? Ja, einen Sinn hat es schon gehabt. Ich habe zwei Kinder zur Welt gebracht. Mhm. Gut, ich habe sehr schlechte Zeiten hinter mir durch meine Ehen. Aber ich habe jetzt auch mal eben noch ein paar schöne Zeit hinter mir. Mhm. Und ich meine, gut, ich hätte mir gewünscht, länger mit diesen Menschen zusammen zu sein. Wir haben uns, jetzt sage ich natürlich, frage ich mich, warum musstest du ihn erst so spät kennenlernen? Aber du gehst nicht in Bitternis. Nein, in Bitternis gehe ich gar nicht. Ich freue mich sehr darüber, dass ich mit dir habe sprechen können. Gestatte mir dennoch die Frage, das ist jetzt keine kritische Frage, sondern ich möchte es ganz einfach wissen und verstehen, warum du dich jetzt hier noch an mich gewandt hast und auch mit mir sprechen wolltest, auch in der Sendung sprechen wolltest. Ich hatte schon ein paar Mal versucht durchzukommen und ich hoffe auch, dass ich einigen anderen Menschen damit auch noch ein bisschen Mut machen kann. auch so wie diesem jungen Mann so, mhm. dass er weiß, irgendwo lebt sie weiter auch. Mhm. Mhm. Roswitha, ich habe ganz viel Respekt vor dir. Dankeschön. Ich habe ganz viel Respekt vor dir und hoffe so sehr, wünsche mir so sehr, wenn ich in eine ähnliche Situation irgendwann kommen sollte, dass ich genauso stark bin und so abgeklärt wie du. Du bist sehr selbstlos und es hat mir sehr gut gefallen, was du über deinen Partner, deinen Freund auch gesagt hast, dass du ihm Glück wünschst und dass du nicht an ihm klammerst, auch noch über den Tod hinaus. Nein, möchte ich gar nicht. Mhm. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Ich auch. Wünsche dir von ganzem Herzen, wir alle, die jetzt zugeschaut und zugehört haben, dass deine letzten Monate, mögen es noch viele Monate sein, noch gut verlaufen und dass du in Frieden und in Glück mit deinen Lieben zusammen sein kannst. Ich hoffe es auch. Alles Gute. Dankeschön. Wiederhören. Wiederhören. Wir haben 1.36 Uhr und 40 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 7 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Live-Telefon-Talkshow Domian. Und wir haben heute Nacht kein festes Thema. Das bedeutet, dass ihr euch hier ganz einfach bei mir melden könnt, wenn ihr euch unterhalten wollt, egal über was, mit mir. Telefonnummer kostenfrei 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich begrüße jetzt ganz herzlich wahrscheinlich gleich zwei Leute, nämlich Christian und Nicole. Christian 23, Nicole 22. Mit wem spreche ich jetzt zuerst? Ja, Jürgen, grüß dich. Mit dem Christian sprichst du. Mit Christian, hi. Ja, also nach den etwas nicht so schönen Themen, wir haben also echt eine schöne Geschichte. Mhm. Und zwar, du hattest eben eine Anruferin aus Hamburg. Kannst du dich erinnern, die in Chicago war mit ihrer... Ja, natürlich, ja, Tanja. Und wir haben eine ähnliche Geschichte gehabt, und zwar, wir haben uns auch übers Handy vertippt, beziehungsweise ich habe mich vertippt. Mhm. Ich wollte, du kannst übers Handy so E-Mails verschicken auch. Klar. Wenn du das schon mal gehört hast. Mache ich ja auch. Ja, wunderbar. Und wie? Eine gute Geschichte, ne? Tolle Sache, ja, ja, und ich habe mich halt vertippt und wollte eigentlich meinem Cousin ein SMS schicken und habe nur die falsche Vorwahl getippt, also statt 0172, 0173. Ja. Bin dann beim Mädel gelandet, Nicole halt, und ja, sie hat mir auch geantwortet, ja, ich habe halt geschrieben, ja. Aber was hast du denn deinem Vetter geschrieben? Hallo, ja, Liebster. Ich habe, hallo, wie geht's dir? Wir haben ja lange nichts mehr voneinander gehört. Ach so. Melde dich mal wieder. Ja. Das war's dann auch. Und dann kam eine Antwort, ja, wer bist du überhaupt, ne? Hier kann ich nichts anfangen. Ja gut, und dann ging das so, etwas weiter halt ein bisschen geschrieben, und dann rief sie mich auch an dem Abend noch an, und dann zwei Tage keinen Kontakt mehr, und am Sonntag wir haben wir SMS geschrieben, und das hat sich gezogen, zwei Wochen lang. Da hat sich richtig was entwickelt. Also irgendwie, ja, ne, halt eine Wellenlänge und so, ne? Ja, und jetzt morgen vor zwei Wochen haben wir uns getroffen, und es hat auch wirklich nicht lange gedauert an dem Tag, und wir sind doch, man soll es kaum glauben, direkt zusammengekommen. Ihr seid ein Pärchen. Das ist ja wirklich spektakulär mit diesem, nur weil du dich vertippt hast, ne? Ja, ein ganz blöder Zufall. Ist unglaublich. Also ich habe auch schon so Marktlücke oder so, man könnte mal irgendwie so eine Handy-Kontaktbörse oder so aufmachen, ja, wie leicht ja. man sich da auch kennenlernt, und vor allen Dingen eigentlich gar nicht mal so unbedingt jetzt vom Äußerlichen her, sondern man lernt den anderen wirklich mehr vom Charakter her kennen. Ne? Man erfährt was über den. Wobei, ich habe neulich auch darüber nachgedacht, also ich SMS'e oder funke, kann man ja sagen, funke auch sehr gerne mit dem Handy. Habe neulich darüber nachgedacht, es kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man etwas sehr Nettes oder Intimes jemandem zukommen lassen möchte und man vertippt sich und das kriegt jemand, der es nicht kriegen soll. Ne? Das kann passieren. Das kann natürlich auch passieren. Ne? Also ich gucke mir die Nummer mir zweimal an, bevor ich etwas Heikles versende. Ja, gut. Aber gut, man braucht sich ja nicht zu schämen, wenn man irgendwas Schönes schreibt. Also schlimmer ist es, wenn man immer irgendeinen was schreibt, was dann natürlich, soll, ja, klar. Ja, also auf jeden Fall doch irgendwie eine Geschichte, die auch andere Leute vielleicht dazu anregen sollte oder so. Ja. Das auch mal so ein bisschen zu nutzen, diese ganze Geschichte. Natürlich. Ja. Jetzt ist die Nicole auch bei dir. Die ist auch bei mir. Gib sie mir doch mal eben. Ja, mach ich. Hallöchen. Hallo Nicole. Hallo. Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Was hast du denn da gedacht, als du auf deinem Mobiltelefon plötzlich diese Nachricht gelesen hast? Also bei mir ist das so, also ich habe schon öfters irgendwelche Mails gekriegt, wo ich nichts mit anfangen konnte und habe ich mir gedacht, boah, welcher Blödmann ist das? Ne? Ja, und dann saß ich mit meinen zwei Freunden da und meine zwei Freunde meinten so, boah, mail doch einfach mal irgend so einen Stuss zurück. Ich so, ja, gut, dann mache ich mal. Ne? Und dann habe ich gefragt, ja, wer bist du eigentlich? Ne? Ja. Ja, und dann habe ich auch gleich eine Antwort gekriegt und dann ging das so hin und her und meine Freundin und so, wir fanden das tierisch lustig. Ja, und dann irgendwann hat er dann geschrieben, ja, ruf mich doch mal an. Das habe ich dann auch sofort gemacht. Und dann hatte ich ihn gleich, also eine sehr sympathische Stimme. Und was für ein Zufall, ihr wohnt auch gar nicht dann offensichtlich so weit auseinander. Nein, 20 Minuten. Sogar. 20 Minuten? Ja. Das ist ja wirklich Zufall. Es hätte sein können, dass der eine in München wohnt und der andere in Hamburg oder so. Ja, das hätte auch passieren können. Ja. Du machst mich jetzt ganz gespannt. Ich habe hier neben mir nämlich auch mein Handy liegen. Ich will auch mal gucken, ob irgendwas gekommen ist. Vielleicht kommt während der Sendung auch noch eine sehr nette SMS zu mir hier. Und es könnte sich auch so etwas entwickeln. Ich habe es jetzt mal eingeschaltet, mal sehen, was passiert. Ja. Legen wir es mal hierher. Also die neue Kommunikationstechnik hat euch jetzt die Liebe beschert. Genau, das ging dann so hin und her. Ja. Und wir haben uns dann halt öfters geschrieben und auch öfters telefoniert. Mhm. Ja, und dann wollten wir aber uns auch unbedingt mal kennenlernen, also so richtig sehen und so, ne? Man ist ja schließlich dann neugierig, wie der andere dann auch aussieht, weil so waren wir uns halt auch gegenseitig sehr sympathisch. Und ja, und dann haben wir uns halt dann doch getraut, ihn zu treffen, obwohl tierisch Bauchschmerzen hatten. Das glaube ich, das ist natürlich wie nach einer Kontaktanzeige oder sowas, ne? Genau, und ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte. Ich war auch am Zittern und so. Was hast du denn spontan gedacht, jetzt ganz ehrlich? Obwohl er jetzt zuhört, aber egal, sag mir die Wahrheit, als du ihn die ersten Sekunden gesehen hast. Ich? Boah, super. Boah, super. Gib mal den Christian, ich will wissen, was der gesagt hat. Ja. Tschüss, Nicole. Ja. Und als du sie zum allerersten Mal gesehen hast, die ersten Sekunden, das sind ja die entscheidenden oftmals, so was das Reizmuster angeht. Wie fandst du sie? Ich muss ehrlich sagen, es war mir in dem Moment eigentlich egal. Ich meine, ich war da natürlich angenehm überrascht, weil es war wirklich irgendwie... Eine wunderschöne Frau stand vor mir, aber im Prinzip war das für mich zweitrangig, weil einfach die Wellenlänge da war. Aber natürlich, das war vom Äußerlichen her dann auch, hat also, auch noch gepasst. Ich beglückwünsche euch. Ja. Ihr schickt euch noch viele schöne SMS, Nachrichten. Brauchen wir jetzt nicht mehr so oft, weil wir doch uns oft sehen. Oder? Ja, aber das ist sehr unterstützend. Also das kann schon eine Verbindung sehr... Es ist immer eine schöne Geste. Also wunderbar, ja. Freut sich dann mehr darüber als über irgendwelche materiellen Geschichten. Natürlich. Wenn man sowas Schönes macht. Man wacht morgens auf und schaltet das Handy an und kriegt eine nette Nachricht. Ja, genau. Ist der Tag gerettet. So ist es auch. Und abends gute Nacht sagen und so. Genau so ist es, ja. Genau. Christian, schöne Grüße an Nicole. Ja, danke. Und ich beglückwünsche dich zu der Sendung, ne? Danke. Ja. Und viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Vielleicht kommen noch ein paar lustige Geschichten. Vielleicht, ja. Ja, tschüss. Alles klar, ne? Danke. Tschüss. So, jetzt kommt Janine. Janine. Hallo. Ich kriege gerade eine Kurzmitteilung. Darf ich dich mal kurz noch unterbrechen? Und ja, jetzt bin ich natürlich hochneugierig, was hier ich kriege eine Mitteilung und ich lese, hi Jürgen, Gruß von deinem Team, sehr witzig. Mein Team von außen schickt mir ein SMS. Das ist aber sehr nett, aber das sollte vielleicht andere Leute nicht daran hindern, mir noch eine zu schicken. Mal gucken. Ja, gib mir deine Nachricht. Nee, wenn ich jetzt die Nummer hier durchgebe, dann werde ich meines Lebens nicht mehr froh. Janine, 20 Jahre alt. Ja. Über was unterhalten wir uns? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich hatte vor 3 Jahren, habe ich einen Schlaganfall erlitten. Vor 3 Jahren? Mit 17 Jahren? Okay, mit 18. Ich habe mich verrechnet. Mit 18 Jahren? Mhm. Ja. Ist äußerst ungewöhnlich, ne? Ja, deswegen hat man mich auch erst falsch behandelt und ja, ich konnte die Nacht dann noch laufen im Krankenhaus und am nächsten Morgen war das dann auch vorbei. Mhm. Weil die mich auf Migräne behandelt haben, die konnten sich das halt auch nicht so vorstellen wohl. Wie war das denn, als du den Schlaganfall bekommen hast? Beschreib das mal, die Situation und wie du dich gefühlt hast. Die Situation war, ich weiß nicht, sie war ziemlich merkwürdig. Also ich konnte nicht wirklich richtig laufen und also es war so Gleichgewichtsstörung und richtig sprechen konnte ich auch nicht. Mhm. Ja, und wusste halt nicht, was jetzt gerade mit mir passiert und habe auch geglaubt, dass es in den nächsten paar Minuten ist das wieder weg. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Und wie hat dich das, wo hat dich das überrascht? Auf der Kirmes. Auf der Kirmes? Ja. Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Hast du dann doch gesagt, ich muss zum Arzt, oder? Nee, ich lag dann halt dort auf dem Stück Rasen, was da war, oder wie. Und dann kam jemand, also ein paar sind vorbeigegangen, haben nur geguckt oder so. Und dann kam jemand und hat gefragt, ob der einen Krankenwagen rufen soll, ob es mir nicht gut geht oder so. Mhm. Ja, und dann hat er das auch gemacht. Oh, Scheiße. Ich habe auch so ein Mobiltelefon. Ach, das war bei dir jetzt? Ja, das war bei mir. Ja, und dann kam der Krankenwagen. Ja, dann kam der Krankenwagen, genau, und dann haben die mich, also der in diesem, der Notarzt, der hat eigentlich schon gezippt, dass das Schlaganfall ist. Mhm. Und die Ärztin im Krankenhaus, die hat gesagt, nee, das ist nur ein Migräneanfall, da brauche ich mir keine Sorgen machen wohl. So, dann bist du im Krankenhaus erstmal falsch behandelt worden. Ja, genau. Wie lange falsch behandelt worden? Ja, 24 Stunden. Mhm. Das sind natürlich entscheidende, entscheidende ganz schön viele. Dann ist irgendein schlauer Mediziner doch drauf gekommen, dass es das sein könnte. Naja, als ich dann gesagt habe, meine Mutter kam mich dann nächsten Morgen besuchen und da wollte ich aufstehen und ging gar nichts mehr. Ich konnte meine Beine nicht bewegen. Da haben die dann halt erstmal richtig geguckt. Mhm. CT und Sonographie und was es da nicht alles gibt. Als man es dann richtig diagnostiziert hatte, was ist dann mit dir geschehen? Wie bist du behandelt worden? Im Nachhinein sage ich, also Kurfuscher, also wirklich. Der Krankengymnast hat gesagt, mit dem Arm brauchen wir überhaupt nicht zu trainieren. Mhm. Ich meine, okay, ich wollte erst als erstes wieder laufen können, ne? Mhm. Alleine zur Toilette, alleine, alles alleine machen. Mhm. Da war mir der Arm erstmal egal. Ich habe dem vertraut in dem Moment. Mhm. Aber die ersten 4 Wochen sind entscheidend für so eine Therapie, ob das wirklich wieder in Ordnung kommt oder also nicht. Du bist nicht gut betreut Nein, worden? Nein, auf gar keinen Fall. Wie geht es dir denn jetzt 2 Jahre später? Mein Arm ist schon wieder okay, aber die Hand, das geht überhaupt nicht, ist überhaupt nichts. Die kannst du nicht bewegen? Nein. Hm. Die rechte? Plastisch gelähmt, die linke. Die linke Hand. Und der Fuß auch, weil das ist beides zu weit weg vom Gehirn und deswegen dauert das alles länger. Hm. Aber du kannst gehen? Ja, ich kann mich fortbewegen, sagen wir es mal so. Hm. Aber du humpelst schon ein bisschen, ja, weil der Fuß eben nicht richtig funktioniert. Genau. Hm. Und die Hand ist auch völlig gelähmt, spastisch gelähmt. Das heißt, du kannst da auch nicht großartig was mitmachen. Nein, also ich kann da schon irgendwas zwischenklemmen. Das lässt dann auch nicht los, es ist dann halt mehr verkrampft. Und du glaubst, wenn du richtig behandelt worden wärst, direkt? Auf jeden Fall, könnte ich bestimmt schon die Finger richtig bewegen. Mhm. Hast du oder deine Familie irgendwie da... Nee, da kann man nicht gegen angehen, wenn du das meinst. Ja, das meine ich jetzt. Mhm. Habt ihr nichts unternommen? Man könnte zwar sagen, ja gut, der Notarzt hat das und das gesagt, der musste das sicherlich auch schriftlich festhalten. Mhm. Und die Krankenschwester oder die Ärztin hat das gesagt, aber einer kriegt der anderen kein Auge aus. Mhm. Von daher glaube ich kaum, dass das was bringt. Du hast dich jetzt mit diesem Schicksal abgefunden. Und damit kann man sich nicht wirklich abfinden. Nee, wirklich natürlich nicht. Also man kann damit leben, aber man kann es auch für ein paar Stunden vergessen, wenn es halt schöne Stunden sind. Aber irgendwann kommt das, holt einen das ein. Sobald man jemanden irgendwie vorbeijoggen sieht oder so, ist das vorbei sofort. Hat sie denn mal ein guter Mediziner erklärt, wie das kommt, dass man in diesem jungen Alter das bekommt? Das ist doch sehr selten. Ja, natürlich. Es gibt natürlich auch Jüngere, nur das hat das dann irgendwie mit Gefäßkrankheiten zu tun. Bei mir war da vorher irgendwie schon was kaputt und durch Karussellfahren ist das ausgelöst worden. Durchs Karussellfahren? Ja, also wirklich so heftiges Teil, Schleuderbewegung. Kann es denn jetzt passieren? Also Gott im Himmel, wir wollen niemals daran denken oder es ist nur für möglich halten, aber trotzdem muss man darüber ja nachdenken, dass das nochmal passieren? Natürlich. Ich sag mal, das kann bei jedem passieren. Ich bin jetzt vorbelastet, muss natürlich jetzt zusehen mit Ernährung und nicht rauchen. Und das klar kann es bei jedem passieren, da hast du recht, aber bist du jetzt anfälliger dafür noch? Jetzt eigentlich nicht mehr, es ist soweit wieder alles in Ordnung, wie beim gesunden Menschen auch wohl, hat man mir gesagt. Also du hast gerade gesagt, du musst, legst jetzt besonderen Wert oder auf Ernährung. Gibt es sonst nicht irgendwelche Vorbereitungen? Bitte? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja. Nee, nicht wirklich. Also ich esse zurzeit viel, viel Gemüse, weil ich auch aufhöre mit Rauchen, was ein großer Fehler ist, wenn, wenn man das weitermacht, nach so einem Schlaganfall ist. Also Medikamente, sowas nimmst du nicht? Prophylaktisch? Doch. Auch, das doch also weiter. Blutverdünner, ja, aber das ist wirklich nur, um 100% sicher zu sein. Das, ich könnte mir vorstellen, dass das so deinem jungen Leben einen ganz, ganz, ganz erheblichen Schlag versetzt hat, ne? Ja, und alles ist irgendwie anders seitdem, ne? Kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Man muss auf vieles verzichten. Auf was musst du verzichten? Die ganze Mode kann ich nicht mitmachen. Ich habe sie nie mitgemacht. So Mini-Röcke und Plateauschuhen, was es da nicht alles gibt. Ne? Finde ich auch albern, aber ich meine, da muss man manchmal schon mitgehen. Sonst muss man halt tatsächlich nichts tanzen gehen, kann ich nicht wirklich schwimmen gehen. So. Halt die ganzen Wintersachen und so, das geht alles nicht. Wie ist das so, Erfahrung mit Liebe und Flirten und Erotik? Hemmt dich das auch sehr, deine Handicaps, die du jetzt hast? Also es gibt da natürlich schon ein paar Sachen, die kann man nicht machen. Aber ich sag mal, ich habe jetzt jemanden gefunden, da ist das alles überhaupt nicht wirklich da. Also es ist gar nicht kein Problem. Nee. Also du bist verliebt im Moment, du hast einen Freund. Ja, ich hoffe auch etwas länger als sonst, weil man wird im Prinzip, wird man eigentlich nur verarscht, wenn man sowas hat. Ist das so? Ja, das ist so. Also die denken, also die sagen mal, nein, mich stört das nicht und so. Aber in Wirklichkeit, denke ich mal, wollen sie wirklich nur wissen, wie ist es denn, mit jemandem ins Bett zu gehen, der behindert ist. Habe ich das Gefühl. Solche üblen Erfahrungen hast du gemacht? Habe ich das Gefühl, ja. Was machst du vom Beruf? Gar nichts. Gar nichts? Lernst du irgendwas oder gehst du noch zur Schule? Ich habe Gott sei Dank die Lehre noch abgeschlossen. Und jetzt kann man mir irgendwie nicht weiterhelfen im Staat Deutschland. Das ist ziemlich merkwürdig. Was hast du denn für Lehre abgeschlossen? Verkäuferin. Verkäuferin. Und du suchst im Moment noch einen Job, oder wie? Ja, also ich bin ständig auf der Suche. Ich habe so ein Berufsfindungswerk war ich drin und alles mögliche, aber Arbeitsamt stellt immer mehr Steine in den Weg, immer wieder neue. Wo wohnst du denn eigentlich? In welcher Gegend? In so? Berlin. In Berlin? Ja. Also Janine, ich wünsche dir, dass du mit der Liebe jetzt viel Glück hast. Dankeschön, das kann ich gebrauchen. Ja, das ist immer, ich finde, das ist das Allerwichtigste überhaupt. Neben der Gesundheit natürlich, ne? Dass man, aber wenn man einen tollen Partner hat, kann man durch viele schwere Schicksalsschläge auch durchkommen. Ja, und ich glaube, den habe ich jetzt auch. Und ich wünsche dir weiter auch, dass du doch einen Job findest in Berlin. Ja, danke. Das wäre ganz toll. Das würde dich natürlich noch weiter mehr aufbauen, ne? Wenn du jetzt auch eine Arbeit hättest. Ja, na, auf jeden Fall, wenn du wieder gebraucht. Ja. Wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dankeschön. Alles Gute, Janine. Danke, du machst eine tolle Sendung. Dankeschön. Tschüss. Grüße nach Berlin. Tschüss. So, jetzt habe ich die Sabine dran. Sabine ist 34 Jahre alt. Sabine? Ja, hallo. Guten Abend. Sabine. Ja. Immer wenn ich auflege, piepst es hier bei mir. Ja. Wer ist es jetzt? Entschuldige kurz, Sabine. Ich muss mal gucken, wer jetzt anruft. Aha. Ich lese. Hallo Dicker. Was ist das für ein kleines Rentier unter der 8? Ella von Sinnen und Cornelia Scheel, Gruß und Kuss. Ihr Süßen, das wisst ihr doch, das ist doch ein ganz kleines, ich nehme es mir hier weg, ein kleines Metall, ein kleiner Metallhirsch, den ich jeden Abend hier herstelle. Kann man das jetzt ein bisschen besser sehen? Mhm. Ja, könnt ihr, ne? Ein kleiner Metallhirsch, der muss immer hier stehen abends. Und ich hatte ihn jetzt zweimal vergessen und prompt kamen viele Faxe, wo steht der kleine Hirsch? Jetzt steht er wieder da. Eine zweite SMS von meinen lieben Freundinnen Cornelia Scheel und Hella von Sinn. Das freut mich sehr. Vielen Dank, ihr Lieben. Sabine, 34 Jahre alt, du bist dran. Ja, also ich muss das ganz ehrlich sagen, also vor einer halben Stunde ungefähr hast du mit einer jungen Frau telefoniert, die weiß, dass sie sterben wird. Ja. Und die in ihrem Sterben eine sehr schöne Begleitung hat von ihrem Partner. Mhm. Und ich muss dazu sagen, also es wird immer sehr viel darüber gesprochen, die Leute, die sterben werden. Ich meine, so grausam wie es ist, aber es wird sehr wenig darüber gesprochen, über die Leute, die Sterbende begleiten. Mhm. Und also die Sterbehilfe leisten, was die Roswitha ja auch gemacht hat, ne? Was sie gerade erzählt hat. Ja, also ich meine, sie hat selber auch Sterbehilfe geleistet und sie weiß sicherlich auch, was das bedeutet, aber für jemanden, der damit keine Erfahrung hat. Also ich muss sagen, also das ist ein ganz hartes Brot. Ich gehe davon aus, dass du das machst. Ja, ich habe das zweimal bis jetzt machen müssen. Machen müssen? Ja, machen müssen, weil 1993 ist meine Mutter verstorben an Multiple Sklerose. Die war zum Schluss also gelähmt. Da haben sich die Lungen gelähmt und dann ist sie dann auch verstorben. Und vor einem halben Jahr war es dann meine beste Freundin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also für diese Leute, die Sterbende begleiten, gibt es in Deutschland ganz, ganz wenig Hilfe. Also ich war beim ersten Mal so fix und fertig, also nachdem das mit meiner Mutter passiert ist, dass ich dann auch versucht habe, mir durch Ärzte Rat zu holen, was kann ich machen oder... Also du hast dich völlig alleine gelassen, ja, und du hast dich auch überfordert gefühlt. Ja, ich habe nicht... Das war die gleiche Hausärztin, die meine Mutter über Jahre hin betreut hat. Was war für dich denn das Schwerste oder Schwierigste? Das Schwerste und das Schwierigste war, also muss ich ganz ehrlich sagen, also ich wusste, dass meine Mutter sterben wird. An was ist sie gestorben? Die ist an Multiple Sklerose. Achso, das war, ja. Das ist eine Lähmung der aller lebenswichtigen Funktionen. Also ich habe gewusst, dass sie sterben wird. Aber wie es dann soweit war, also da bricht alles über dich hinein. Und ich bin bei der gleichen Ärztin gewesen, die praktisch ihren Totenschein aufgestellt hat und habe gefragt, was kann die jetzt machen? Und ich weiß auch nicht wie und ich weiß auch überhaupt nicht wo und ich weiß auch gar nicht mehr, wer ich bin und wie ich mich fühlen soll. Und habe einfach nur in so ein Gespräch gesucht und sie sagt zu mir, also ich verschreibe Ihnen da jetzt gleich erstmal irgendwelche Beruhigungsmittel. Ich meine, das hat mir vielleicht in dem Moment auch geholfen, aber das war's dann auch. Nun ist das wirklich eine sehr, sehr schlimme Krankheit, MS. Also MS ist... das ist eine sehr unerforschte Krankheit und es gibt sehr junge Patienten. Ich habe das in der Klinik erlebt. Es gibt Leute, die sind knapp 20 Jahre alt, die können sich kaum bewegen. Es gibt Leute, die sind psychisch gestört. Meine Mutter war also körperlich vollkommen gelähmt zum Schluss. Sie war aber im Verstand klar. Wie lange hast du sie pflegen müssen? Also pflegen müssen habe ich sie ungefähr 5 Jahre. 5 Jahre? 5 Jahre. Also das war mehr oder weniger immer mal mit Krankenhausaufenthalten. Und wie lange hat sich dann der Sterbeprozess hingezogen? Also der Sterbeprozess hat sich insgesamt hingezogen über ein halbes Jahr. Sie war vollkommen gelähmt? Ja, sie war vollkommen gelähmt, also sie konnte sprechen, sie konnte denken, aber das war es dann auch. Und du warst ganz alleine mit ihr? Also ich habe meinen Mann und meine Kinder, aber so, das blieb dann irgendwo immer alles an mir kleben, weil alle anderen waren berufstätig und ich habe das dann auch so, also ich muss sagen, ich habe mich dabei überschätzt. Also wenn ich vorher gewusst hätte, was dabei auf mich zukommt, also ich weiß nicht, ob ich es nochmal gemacht hätte. Sabine, als deine Mutter dann gestorben ist, wo sie ja auch sehr qualvoll gestorben ist. Ja. Wie ist es dir denn dann danach ergangen? Also ich muss sagen, ich frage das deshalb, auch mit dem Hintergedanken, es war für deine Mutter, so traurig das in dem Moment eigentlich auch ist, aber auch eine Erleichterung. Also für meine Mutter war es eine Erlösung, also muss ich ganz ehrlich sagen. Und für dich war es ja irgendwie auch eine Erleichterung. Hast du es auch so empfunden oder kann man das denn? Also meine Mutter war 48, als sie starb. Für sie war es eine Erleichterung. Also wir haben vorher auch immer noch drüber gesprochen. Also meine Mutter hat mir vollkommen klar gemacht, wie sie ihre Beerdigung haben möchte. Welche Blumen, welche Musik. Also das haben wir alles vorher genau abgeklärt. Aber wenn es soweit ist, dann also ist es doch irgendwo schon also schaurig. Und man will es auch nicht wahrhaben. Und also man wehrt sich dagegen. Also du hast das jetzt zweimal miterlebt. Ja. Und aufgrund dieser Erfahrungen, sehr harten Erfahrungen, die du gemacht hast, wir können das ja nur so jetzt doch schon ermessen, nachdem was du erzählt hast. Aber das für dich ist auch nochmal so ein Anlass hier anzurufen, dass das aufruft zu versehen, dass man die Leute mehr unterstützt, die privat sterbende Menschen pflegen und in den Tod begleiten. Also für mich ist es eigentlich so, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich war berufstätig in der Zeit teilweise, aber ich habe das eigentlich nicht geschafft, also diese Berufstätigkeit und diese Sterbehilfe zu vereinbaren, weil man kann es nicht 8 Stunden lang voll im Beruf sein und das dann noch so... Ja, Sabine, ich muss leider dich jetzt unterbrechen, weil die Sendung zu Ende geht. Ja. Danke für deinen Anruf und alles Gute dir. Okay. Tschüss. Alles klar. Gut. So ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei Gerald Baas, Wolfram Spielkowski, Roland Lohr, Hans-Jürgen Wilde, Marc Sommer, Dirk Winhüsen, Heike Schmidt, Jan Hölz und Petra Grutzmann. Unsere Themen nächste Woche sind Brutalität auf der Straße und durch eigene Schuld behindert. Und am Freitag wird ein Prominenter hier wieder bei mir zu Gast sein, nämlich der Lindenstraßenstar Georg Uecker. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und freue mich auf die Nacht von Montag auf Dienstag. Macht's gut, bis dahin.